Wenn man ihn in den letzten Jahren, als er schon nicht mehr drehte, sah, wenn er von seiner fortschreitenden Erblindung sprach, von seiner Verblüffung, dass er nach dem Tod seiner ersten Ehefrau mit der 25 Jahre jüngeren Regisseurin Sherry Horman noch einmal eine Liebe gefunden hatte, wenn man sah und hörte, wie der große Bildregisseur, so nannte man ihn am Ende nur noch, über die Vergangenheit, die Gegenwart des Alters sprach, dann war man von dieser Freundlichkeit, von der Gelassenheit und dem offensichtlichen in sich Ruhen beeindruckt. Und man glaubte ihm, wenn er vom Ende seines Filmemachens sprach. Alles hat seine Zeit und diese Zeit ist vorbei. Früher, als er noch große Filme fotografierte in Hollywood, war dies Michael Ballhaus' Credo. Eine der wichtigsten Eigenschaften ist, dass man versucht, neue Bilder zu finden, auch für eine Geschichte. Sagte Ballhaus einmal. Dass man sich überlegt, was kann ich anders machen? Wie kann ich eine Geschichte interessant machen? Und dabei das Böse darstellen? Niemand schenkt dir etwas. Du musst es dir nehmen. Also, Departed von 2006, der letzte von insgesamt 7 Filmen, die er für Martin Scorsese fotografierte. Gut, da ist natürlich der Stones-Titel Gimme Shelter, der dem Prolog von Departed dieser Aura von Fieber gibt. Da ist die Stimme des zynischen Mafia-Bosses Jack Nicholson, die durchdröhnt. Aber dass wir den Kopf des Sadisten hier zunächst nur als bewegten Schattenriss sehen, evoziert das Dämonische. Und erst bei Minute 4 plus 53 Sekunden sehen wir Nicholsons Gesicht direkt, schattenfrei. Die Fratze des Bösen in Nahaufnahme. Was für eine Bildkomposition. Und dann war da ja noch der Kreis, der Ballhauskreis. Oder besser die Frage, die sich dem Kameramann 1989 in die fabelhaften Baker Boys stellte. Wie nämlich können Kinobilder die Attraktion spürbar machen, die zwischen dem Pianisten und der Sängerin entflammt ist? Michelle Pfeiffer im roten Kleid auf dem Klavier, Jeff Bridges an den Tasten. Langsam streift die Kamera von Michael Ballhaus sie wie in einer Liebkosung und fängt an, das Klavier zu umrunden. Ein Ballhauskreis in Hollywood-Ausführung. Erfunden hatte er ihn für Fassbinder. Aber es ist dein Geld. Ich habe dieses Leben geführt für dich, für uns. Hanna Schikulla. Michael Ballhaus hat sie als wunderschöne Frau fotografiert in Die Ehe der Maria Braun von Fassbinder. Ballhaus' Arbeit mit Rainer Werner Fassbinder, die 16 Filme, die er mit ihm gedreht hat, waren der Beginn seiner Karriere, resümierte der geborene Berliner. Da er halt ein genialer Regisseur war, haben wir halt immer wieder mit ihm gearbeitet. Und ich wäre heute nicht das, was ich bin, wenn ich nicht mit ihm durch diese Schule auch gegangen wäre. Das muss man immer wieder sagen. Ich habe halt von ihm unglaublich viel auch gelernt. Und dann, nach Fassbinder, dann kam Marty. Als Martin Scorsese 1984 James Foleys Film Reckless sah, war er von Ballhaus' Kameraarbeit fasziniert. Ein Jahr später begann mit Die Zeit nach Mitternacht die fruchtbare Zusammenarbeit zwischen Ballhaus und Scorsese. Es war etwas Großartiges. Gefunden hatten sich zwei Besessene. Also Scorsese war ein sehr, sehr disziplinierter Regisseur. Der hat sich unglaublich genau vorbereitet auf seine Arbeit. Und dann habe ich diese Shotlist durchgearbeitet und dachte, wunderbar, das sind tolle Ideen. Ideen, die Ballhaus für Scorsese grandios umsetzte in Bilder, in Die Farbe des Geldes oder in Die letzte Versuchung Christi oder als würdevollen Abschluss der Zusammenarbeit, wie gesagt, 2006 in Departed unter Feinden. Als 20-Jähriger erzählte Michael Ballhaus einmal, erlebte er die erste Faszination für den Film, als er bei den Dreharbeiten zu Max Ophüls Lola Montes zuschauen durfte. Und weiß ich, wie die Kamera sich bewegt, wie die durch den Raum schwebte. Und da war es um mich geschehen. Die Kamera, die sich frei bewegt, die zu einem künstlerischen Ausdrucksmittel wird. Aber der legendäre Kreis, als ästhetisches Mittel abgenutzt, bemerkte sein Schöpfer nüchtern und lakonisch. Und zeigte im Jahr 2013 dann noch einmal den Kern seiner Kunst in 3096 Tage der Natascha Kampusch-Verfilmung seiner Ehefrau Sherry Horman. Die vergleichsweise unspektakuläre Bildregie stand ganz im Dienst der Geschichte, so wie Ballhaus Kameraarbeit für Fassbinder oder Scorsese oder Robert Redford oder Coppola oder Prince. Die Bilder aller Filme, die er gedreht hat, waren danach immer in seinem Kopf, meinte er gegen Ende. Wenn es stimmt, dass das Leben in den letzten Momenten an einem vorbeizieht, welch ein monumentaler Fluss von Bildern muss vor Michael Ballhaus innerem Auge vorbeigezogen sein, in dieser anderen Zeit des letzten Übergangs. Alles hat seine Zeit und diese Zeit ist vorbei. Ich traure dieser Zeit nicht mehr nach. Jetzt ist es vorbei.